Gehen Sie doch aus der Leitung. Hängen Sie doch ein. Hallo? Aber hier ist doch nicht das Amt. Ich spreche doch. Ach, na hängen Sie doch ein. Hallo? Hallo, Fräulein. Bitte lassen Sie uns. Mein Gott, hier ist nicht Dr. Schmidt. 08, nicht 07. Hallo? Aber das ist doch wirklich lächerlich. Ich weiß doch nicht, ich bin angerufen worden. Ja, gut. Ja. Was wollen Sie denn von mir? Was soll ich denn tun? Ist ja wirklich ein reizender Ton. Wieso meine Schuld? Aber überhaupt nicht. Aber ich sage Ihnen doch nein. Hallo. Hallo, Fräulein. Fräulein. Ich werde angerufen und kann nicht sprechen. Dauernd ist jemand anderer mit in der Leitung. Bitte sagen Sie doch der Dame, sie soll rausgehen. Ja, gut. Ja. Ja, bist du's? Bist du's? Ja! Du, ich verstehe dich so schlecht. Du bist so weit weg. So wahnsinnig weit weg. Hallo? Ach, das ist ja grässlich. Dauernd ist jemand anderer mit in der Leitung. Du, bitte häng an und ruf mich gleich wieder zurück. Verstehst du mich? Zurückrufen, sage ich. Du sollst gleich wieder zurückrufen. Aber liebe Dame, gehen Sie doch aus der Leitung. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich nicht Dr. Schmidt bin? Ja. Na, Gott sei Dank. Bist du es endlich? Ja, bist du es endlich? Ja. Ach, viel, viel besser. Ach, das war ja furchtbar vorhin mit all den anderen Leuten in der Leitung. Ich konnte dich überhaupt nicht hören. Ja. Ja? Zu Hause? Nein. Reiner Zufall, du. Ich bin vor 10 Minuten nach Hause gekommen. Hattest du schon mal angerufen? Ach, nein. Ich war fort zum Essen. Bei Martha. Och, es muss 11:15 sein. Bist du zu Hause? Na, dann sieh doch auf die Kaminuhr. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, mein Liebes. Gestern Abend. Ja, warte mal, gestern Abend. Gestern Abend, da habe ich mich dann gleich hingelegt, aber ich konnte nicht einschlafen und da habe ich ein Schlafmittel genommen. Nein. Eins. Heute früh 9:00. Ach, Kopfschmerzen, aber nicht der Rede wert. Dann kam Martha, dann haben wir gefrühstückt, dann machten wir Besorgung, dann kam ich wieder heim, dann habe ich die Briefe geordnet und alle in die gelbe Tasche getan und dann... Was denn? Aber überhaupt nicht. Nein, wirklich, ich schwöre dir, es macht mir gar nichts aus. Ich bin vollkommen in Ordnung. Dann habe ich mich angezogen und Martha hat mich abgeholt. Ja, ich war bis jetzt bei ihr. Sie war reizend zu mir. Ja, wirklich sehr gut. Nein, wenn man sie näher kennt, überhaupt nicht. Du hast recht gehabt, wie immer. Das schwarze Kostüm, den kleinen Hut mit dem Schleier. Ja, ich habe den Hut noch gar nicht abgenommen. Nein, ich rauche nicht. Ich habe den ganzen Abend nur 3 Zigaretten geraucht. Doch, das ist wahr. Doch, bestimmt. Wie lieb von dir. Und du? Bist du auch gerade erst nach Hause gekommen? Ach, du bist gar nicht aus gewesen. Was für ein Prozess. Ach so, ja. Du solltest dich wirklich ein bisschen mehr schonen. Hallo? Nein, nein, bitte nicht. Ich spreche noch. Hallo, du. Du Liebes. Wenn man uns trennt, dann ruf mich gleich wieder an. Ja, natürlich. Aber nein. Ich bin ja da. Die gelbe Tasche. Na, deine und meine Briefe. Du kannst sie abholen lassen, wann immer es dir passt. Ein bisschen hart. Aber ich verstehe dich doch. Ja, Lieber, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Das ist doch selbstverständlich. Entschuldige du, dass ich so dumm bin. Das ist lieb von dir. Du bist so lieb. Ich auch nicht. Du, ich habe nie geglaubt, dass ich so viel Kraft aufbringen könnte. Gott, bewundern brauchst du mich nun auch wieder nicht. Ich laufe herum wie im Traum, weißt du, ich ziehe mich an, ich gehe aus, ich komme wieder heim. Das geht alles so ganz von selbst. Morgen werde ich vielleicht schon nicht mehr so viel Kraft haben. Du, aber nein, Liebling, nicht den Schatten eines Vorwurfs. Ich... Wieso? Aber lass dir doch... Aber das ist doch selbstverständlich. Im Gegenteil, wir waren uns doch immer einig, dass wir frei sind in unseren Entschlüssen. Und es wäre ein Verbrechen gewesen, wenn du es mir nicht gesagt hättest, bis zur letzten Minute. Dann wäre es ein zu harter Schlag gewesen, einfach zu plötzlich. Aber so habe ich doch Zeit gehabt, mich damit abzufinden. Und alles zu verstehen und... Komödie, wieso? Wer, ich? Ich spiele dir eine Komödie vor? Aber du kennst mich doch, du weißt doch, dass ich das gar nicht kann. Absolut nicht. Wirklich nicht. Ich bin vollkommen ruhig, das musst du doch hören. Du musst es hören, sage ich. Meine Stimme klingt doch nicht so, als ob ich dir etwas verberge. Nein, ich habe mir vorgenommen, stark zu sein und ich bin's. Wieso? Das war etwas ganz anderes. Das kann schon sein. Aber wenn man auch noch so klug ist und noch so sehr mit dem Unglück rechnet, wenn es dann eintrifft, dann ist es doch etwas ganz anderes. Jetzt übertreibst du. Aber ich habe doch Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen. Und du hast dir doch solche Mühe gegeben, mir darüber hinwegzuhelfen. Liebes. Gott. Gott, es war eben zu viel, was gegen unsere Liebe stand. Aber das Risiko mussten wir auf uns nehmen. Sonst hätten wir von Anfang an widerstehen müssen. Und auf 5 Jahre Glück verzichten. 5 Jahre. Nein, du. Ich habe mir nie eingebildet, dass das alles gut gehen wird. Jetzt muss ich ihn bezahlen. Ich muss teuer bezahlen. Aber für ein Glück, das unbezahlbar ist. Hallo. Unbezahlbar. Und ich bereue nicht... Ich bereue nichts. Nichts, gar nichts. Aber du irrst dich. Nein, du, sicher nicht. Du irrst dich wirklich. Ich habe, hallo, ich wollte doch unvernünftig sein und irrsinnig glücklich. Liebe. So hör doch zu. Liebes, lass doch. Lass mich ausreden. Du darfst dir keine Schuld geben. Es ist alles meine Schuld. Erinnerst du dich noch an den Sonntag in Versailles und an den Rohrpostbrief? Ach, also, ich wollte doch kommen. Ich habe dir doch den Mund zugehalten. Ich habe dir doch gesagt, mir wäre alles gleich. Nein, nein, nein, nein. Darin bist du ungerecht. Doch, ich. Ich habe zuerst telefoniert. Dienstag war's. Ein Dienstag war's. Dienstag, der 27. Ich weiß es noch ganz genau. Montagabend kam dein Telegramm am 26. Na, das kannst du dir doch denken, dass ich die Daten noch weiß. Deine Mutter war um. Aber das ist doch nicht nötig. Ich weiß noch nicht. Ja, vielleicht. Aber nein, nein, bestimmt nicht gleich. Und du? Morgen. So schnell. Ja, ja, das wusste ich ja nicht. Ja, dann warte einmal. Doch, das ginge. Morgen früh ist die Tasche mit den Briefen beim Portier. Josef braucht sie nur abzuholen. Gut, ich weiß doch. Vielleicht bleibe ich hier, vielleicht fahre ich auch ein paar Tage aufs Land zu Martha. Ja, der ist hier. Der ist hier in der Wohnung. Der kommt mir vor wie eine verlorene Seele. Gestern ist er den ganzen Tag hin und her gelaufen, hat überall geschnuppert, dich überall gesucht und mich hat er vorwurfsvoll angesehen, weil ich ihn nicht suchen half. Ja, nimm ihn zu dir, das ist sicher das Beste. Ach, mich wird er bald vergessen. Du wirst es ja sehen, Josef soll ihn nur abholen. Das wird sich ja zeigen. Ja? Ja. Ja, Liebes. Einverstanden. Aber ja doch, Liebling. Welche Handschuhe? Ach, die gefütterten, die du immer im Auto getragen hast. Ja, ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Das kann sein. Ich werde nachsehen. Aber bleib dran und pass auf, dass man uns nicht trennt. Hallo? Bist du noch da? Ich habe sie nicht gefunden. Nein? Auch nicht? Nein. Ich habe überall nachgesehen, aber ich kann ja noch einmal nachsehen. Aber sie sind bestimmt nicht da. Gut, dann kann ich sie ja mit der Tasche zum Portier gehen. Liebste. Die Briefe. Du wirst sie doch verbrennen. Nein. Zu dumm von mir nicht. Sei mir nicht böse. Ja, also was Dummes? Nein, nein, es ist schon vorbei. Ich hab mir nur die Nase geputzt. Wie gut von dir. Ach so. Hallo? Hallo? Ist da schon wieder jemand in der Leitung? By the way, I burned all those papers of your sister. Erst wollte ich ja das Paket aufmachen, um die Zeichnung herauszunehmen, weißt du? Die eine, von der du mir erzählt hast. Aber ich hatte dir doch versprochen, alles zu verbrennen. Und da habe ich eben alles verbrannt. Ja, Lenz. Ja, ist schon gut. Liebling, weißt du eigentlich noch der eine... Schluss! Ach so, du willst schlafen gehen. Du solltest nicht so spät nachts noch arbeiten, wo du doch morgen so früh heraus bist. Hallo. Wieso denn? Ich spreche doch ganz laut. Verstehst du mich jetzt besser? Ich meine, ob du mich jetzt besser verstehst. Komisch. Ich höre dich, wie wenn du hier im Zimmer wärst. Hallo? Hallo? Jetzt höre ich dich nur noch ganz von Weitem. Ganz weit! Aber häng nicht an, hallo! Häng nicht an! Häng nicht an! Hallo? Nein, Fräulein, nein! Bitte nicht, ich spreche doch nur! Jetzt höre ich dich wieder ganz deutlich. Das war jetzt grauenhaft. So muss es sein, wenn man stirbt. Man versteht noch alles, aber man kann sich nicht mehr verständlich machen. Nein, nein, viel, viel besser. Ich bin nur gespannt, wie oft sich unsere Zentrale noch einschalten wird. Aber was ist denn mit deinem Apparat los? Der summt ja so, als ob es gar nicht dein Telefon wäre. Ich sehe dich vor mir. Welches hältst du? Na, das Rote. Siehst du? Links angelehnt. Hemdärmel hochgekrempelt. Linke Hand Hörer. Rechte Hand Füllfederhalter. Und du kritzelst auf dem Löschblatt herum. Gesichter. Sternchen, Herz, du lachst, siehst du? Ich kann mit den Ohren sehen. Nein, bitte nicht. Nein, mich sollst du nicht ansehen. Angst? Nein, ich werde keine Angst haben. Das macht es nicht besser. Ich bin es eben nicht mehr gewöhnt, allein zu schlafen. Ja. Ja. Ja. Ja. Wie lieb von dir. Ich verspreche es. Ich verspreche. Ich verspreche es dir. Lieb von dir. Ich weiß nicht. Ich vermeide es, mich anzusehen. Im Badezimmer mache ich vorsichtshalber schon gar kein Licht mehr. Das ist sehr gut gemeint, aber etwas Schlimmeres hättest du mir nicht sagen können. Ja, Verehrtester. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Nun sei doch nicht so. Aber das ist doch gerade gut. Wie gut, dass du ungeschickt bist und mich lieb hast, denn sonst wäre doch das Telefon eine furchtbare Waffe. Eine Waffe, die man nicht hört und die keine Spuren hinterlässt und die... Ich gemein? Wieso? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, Liebling? Bist du wieder da? Hallo? Hallo? Hallo, Fräulein? Hallo, Fräulein. Ich bin getrennt worden. Ja, gut. Hallo, hallo, Fräulein. Hallo, Liebling, bist du es wieder? Aber nein, Fräulein, ich bin getrennt worden. Ja, das weiß ich doch nicht. Das heißt doch, ja. Ja, warten Sie. Hotel 7804. Hallo. Besetzt. Ich werde wieder angerufen, ja? Ja, gut. Hallo, Hotel 7804? Nein, nicht 54. Hallo? Hallo, Fräulein, das ist eine falsche Verbindung. Ich bekomme immer 05, ich habe doch 04 verlangt. Hotel 7804. Ja, gut. Hallo, Hotel 7804? Ah ja, Sie sind es, Josef. Ja, ich bin's. Ja, ich habe eben mit ihm gesprochen, aber wir wurden getrennt. Ah, er ist gar nicht da. Ach so. Kommt heute auch nicht mehr nach Hause. Ja, natürlich, zu dumm von mir. Er hatte mich ja von einem Restaurant aus angerufen und da wurden wir getrennt und da habe ich nun ganz in Gedanken seine Nummer verlangt. Zu dumm von mir, ja, ist schon gut, Josef, ist schon gut. Danke, danke, Josef, danke. Gute Nacht, Josef. Ach, Liebling, bist du. Wir waren getrennt. Nein, ich habe gewartet. Ich habe nur den Hörer abgenommen, weil es klingelte. Aber es meldete sich niemand. Ja, deswegen war es besetzt. Natürlich. Du bist müde. Es war sehr lieb von dir. Bist du wieder angerufen? Sehr lieb. Online-Spieler da. Das ist doch absurd. Ich habe nichts. Ich schwöre dir, ich habe nichts. Ja. Man redet und redet und denkt nicht daran, dass man dann plötzlich still sein muss. Anhängen, zurück ins Leere, ins Dunkel. Also, hör zu. Ich habe dich noch nie belogen. Ich weiß, ich glaub dir doch. Nein, das ist es ja nicht. Ich meine doch, dass ich dich belogen habe. Ich dich. Jetzt eben. Hier. Hier am Telefon seit einer Viertelstunde belüge ich dich. Ich weiß, dass ich nichts mehr zu erwarten habe. Ich meine kein Glück mehr. Aber Lügen macht's ja auch nicht besser. Und ich lüge auch so ungern. Ich kann dich nicht belügen. Ich will dich nicht belügen. Nicht einmal dir zu lieben. Ach, es ist nichts Schlimmes. Ich habe nur gelogen, wie ich gesagt habe. Was ich anhabe und dass ich mit Martha essen war. Ich habe nichts gegessen. Ich habe auch nicht mein schwarzes Kostüm an. Einen Hausanzug habe ich an. Ich war auch nicht weg. Den ganzen Tag nicht. Nichts habe ich getan, als auf deinen Anruf war. Das Telefon anstarren. Mich hinsetzen. Wieder aufstehen. Hin und her rennen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tue. Dann habe ich den Mantel angezogen. Ich wollte hier weg. Ein Taxi nehmen. Zu deinem Haus fahren und warten. Warten. Nur warten. Worauf? Ich weiß es doch nicht. Ja. Ja, du hast recht. Ich werde ganz vernünftig sein. Ich schwöre es dir. Auf alles werde ich dir Antwort geben. Hier. Ich habe nichts gegessen. Ich konnte einfach nicht. Ich habe mich krank gefühlt. Ich wollte ja eine Tablette nehmen gestern Abend. Nur so zum Einschlafen. Aber dann sagte ich mir, wenn ich mehrere nehme, dann würde ich vielleicht besser schlafen. Und wenn ich sie alle nehme, dann würde ich schlafen, ohne zu träumen und ohne aufzuwachen. Und da wäre alles vorbei. 12 habe ich genommen. Ja. Ja, und dann hatte ich einen Traum. Ich träumte genau das, was jetzt wirklich ist. Plötzlich fuhr ich hoch und war zuerst eigentlich ganz glücklich, weil ich doch glaubte, dass alles nur ein Traum sei. Aber dann merkte ich, dass es nicht nur ein Traum ist, dass ich wirklich allein war, dass ich meinen Kopf wirklich nicht auf deinen Arm legen konnte. Und da wusste ich, dass ich nicht mehr kann. Ich meine, nicht mehr leben kann. Gut, so ganz leicht. Irgendwie schwerelos, ein bisschen kalt. Ich spürte mein Herz nicht mehr schlagen und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt langsam sterben muss. Und plötzlich hatte ich Angst. Grauenhafte Angst. Nach einer Stunde, da hielt ich die Angst nicht mehr aus, ich rief Martha an. Ich hatte nicht den Mut, allein zu sterben. Liebe. Liebste. Es war gegen 4 Uhr morgens, sie kam mit dem Arzt, der bei ihrem Haus wohnt. Ich hatte über 40 Fieber. Anscheinend ist es gar nicht so einfach, sich zu vergiften. Ich meine, die richtige Dosis zu finden. Der Arzt gab mir eine Spritze und Martha blieb bis heute Abend bei mir. Dann bat ich sie fortzugehen. Denn du hattest mir doch versprochen, mich anzurufen. Zum letzten Mal. Ich hatte eine panische Angst, ich würde dann nicht richtig mit dir sprechen können. Besser. Viel besser. Nein, gar nicht mehr. Doch, das ist wahr. Ach, nur mehr ein bisschen Temperatur. Aber das kommt doch von der Aufregung. 38,2 oder so. Du brauchst dich wirklich nicht zu sorgen. Ich hatte mir geschworen, dich ruhig abreißen zu lassen, dir Adieu zu sagen, so als ob wir uns morgen wiedersehen würden. Wie dumm man sein kann, nicht? So dumm. Schwer ist doch nur das Anhängen. Das Dunkelmachen. Hallo? Hallo? Ich dachte, man hätte uns getrennt. Du bist so gut, mein Herz. Mein armes Herz, dem ich so weh getan habe. Ja, sprich. Sag irgendetwas. Vorhin hatte ich irrsinnige Schmerzen, aber sobald ich deine Stimme höre und ich mache die Augen zu, ist mir gut. Weißt du, manchmal, wenn wir beieinander lagen und ich meinen Kopf auf seinen Lieblingsplatz legte, das Ohr auf deine Brust und du sprachst, dann hörte ich deine Stimme genau wie heute Abend durchs Telefon. Wieso du? Wieso bist du feige? Ich bin feige. Ich. Ich hatte mir geschworen. Zum Beispiel jetzt. Du, der mich doch immer nur glücklich gemacht hat. Nein, das ist doch nicht wahr. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich wusste doch. Ich erwartete doch alles, was eingetroffen ist. Dabei gibt es so viele Frauen, die sich einbilden, sie können ihr Leben lang bei dem geliebten Mann bleiben und die der Trennung dann ganz unvorbereitet gegenüberstehen. Ich wusste doch. Ich habe sogar einmal, ich habe es dir nie verraten, ihre Fotografie in einer Illustrierten gesehen. Im Modesalon. Das Heft lag auf dem Tisch, die Seite war zufällig aufgeschlagen. Na, das ist doch menschlich. Oder besser gesagt, weiblich. Weil ich dir die letzten Wochen unseres Zusammenseins nicht verderben wollte. Das ist ganz natürlich. Du darfst mich nun auch nicht besser machen, als ich bin. Was ist denn da für Musik? Ich sage, ich höre da Musik. Natürlich, die Leute von nebenan. So klopf doch an die Wand und verbiete ihnen, um diese Zeit noch Platten zu spielen. Wahrscheinlich haben sie sich das angewöhnt, weil du so selten zu Hause warst. Nein, nicht nötig. Marthas Arzt wird wahrscheinlich morgen wiederkommen. Ein sehr guter Arzt, Liebling. Warum sollte ich ihn kränken und einen anderen nehmen? Das hätte doch gar keinen Sinn. Mach dir keine Sorgen. Ja, doch. Ja, doch. Sie wird dir von mir berichten. Ich verstehe. Ich verstehe. Diesmal bin ich bestimmt tapfer. Was? Nein, viel, viel besser. Wenn du nicht angerufen hättest, dann wäre ich gestorben. Nein. Nein, warte. Warte. Warte doch bitte. Es muss doch einen Weg geben. Verzeih. Verzeih. Ich weiß, ich bin unerträglich für dich. Ich weiß, dass ich deine Geduld auf eine harte Probe stelle. Aber du musst mich doch auch verstehen. Diese Schnur ist doch das Letzte, was mich noch mit dir verbindet. Vorgestern Abend, da habe ich geschlafen. Ich habe das Telefon mit ins Bett genommen. Nein, im Bett. Ich weiß, es ist albern. Aber ich habe das Telefon mit ins Bett genommen, weil es einen doch irgendwie verbindet. Trotz allem. Und dann hattest du mir doch versprochen, mich nochmal anzurufen. Und dann träumte ich sei ein Taucher. Und durch einen Schlauch mit dir verbunden. Und ich flehte dich an, den Schlauch nicht durchzuschneiden. Dumm so ein Traum, wenn man ihn erzählt. Hm? Ja, weil du zu mir sprichst. Es sind jetzt 5 Jahre, dass ich nur durch dich lebe. Du bist die Luft, die ich atme. Mein Tag vergeht damit, dass ich auf dich warte. Ich glaube dich tot, wenn du zu spät kommst. Und ich sterbe vor Angst davor. Und ich lebe erst wieder, wenn du dann endlich da bist. Um vor Angst zu sterben, du könntest wieder fortgehen. Jetzt atme ich, denn du sprichst zu mir. Siehst du? Mein Traum war gar nicht so dumm. Wenn du anhängst, dann schneidest du mir die Luft ab. Aber ja, Geliebter, vorgestern, da habe ich geschlafen. Die zweite Nacht, die war schon schwerer zu ertragen. Gestern. Und dann die dritte. Heute. In ein paar Minuten. Und die von morgen. Und übermorgen. Und all die Tage und Nächte. Und Nächte und Tage. Die Endlosen. Die Sinnlosen. Die Sinnlosen, die... Nein, ich hab kein Fieber. Nein, ich hab kein Fieber. Weil es ja doch keinen Ausweg gibt, dass ich wieder stark bleiben soll. Und ich belügen soll. Und... Nimm an, ich könnte einschlafen. Dann kommen doch die Träume. Und das Aufwachen. Und aufstehen. Und sich waschen. Und anziehen. Und ausgehen. Und gehen. Und wohin? Aber Liebes, zu tun hatte ich doch nie etwas, außer für dich. Natürlich war mein Leben ausgefüllt, aber doch nur durch dich. Martha. Martha hat ihr eigenes geordnetes Leben. Ihr Leben hat einen Sinn. Es ist genauso, als wenn du einem Fisch den Rat gibst, sich sein Leben ohne Wasser einzurichten. Nein. Nein, ich will keine Menschen. Mich ablenken. An etwas anderes denken. Weißt du, wie oft ich an etwas anderes denken konnte seit jedem Sonntagabend in Versailles? Du, es klingt nicht sehr poetisch, aber es ist wahr. Ein einziges Mal beim Zahnarzt, als er mir einen Nerv behandelt. Ich war allein. Ganz allein. Oh ja. Einmal wollte ich ihn streicheln. Aber er lässt sich gar nicht anfassen. Fast hätte er mich gebissen. Ja, mich? Er ist ein ganz anderer Hund geworden. Ich habe direkt Angst vor ihm. Ich weiß nicht warum. Vielleicht glaubt er, ich hätte dir etwas angetan. Aber ich verstehe ihn ja nur zu gut. Er liebt dich. Er sieht, dass du nicht mehr nach Hause kommst. Und er glaubt, ich sei schuld daran. Sieh, dass du Josef schicken kannst. Ich glaube, mit Josef wird er mitgehen. Ach, ich... Nein, nicht sehr. Mich hat er gar nicht so gern gehabt. Das siehst du ja jetzt. Nimm ihn zu dir. Er wird die lieben, die du liebst. Ich meine, ich wollte sagen, er wird die lieben, mit denen du lebst. Aber ja, Liebling, natürlich, aber er ist doch schließlich nur ein Hund. Und wenn er auch noch so klug ist, das empfindet er doch nicht. Woher soll ich denn wissen? Ich selber bin doch auch nicht mehr ich. Ich selber weiß doch auch nicht mehr, was ich tue. Denk, das ganze Paket Fotografien mit dem Kuvert habe ich mit einem Ruck mitten durchgerissen. Du, das wäre selbst für einen Mann nicht ganz leicht gewesen. Ja, die Fotos für den Pass auch. Was? Ich brauche doch keinen Pass mehr. Reisen. Nein, nie mehr. Auf der Reise haben wir uns kennengelernt. Das war ein Glück. Und wenn ich jetzt reisen würde und wir würden uns treffen, dann wäre das ein Unglück. So. So dräng mich doch nicht. Nun lass kommen! Hallo? Hallo? Aber nein, wir legen gar keinen Wert darauf, dass Sie sich für uns interessieren. Sie brauchen ja nur aus der Leitung zu gehen. Wenn Sie uns so lächerlich finden, warum vergeuden Sie dann Ihre Zeit? Hängen Sie lieber ein. Hallo? Hallo? Lieber. Liebster, ärgere dich doch nicht. Na endlich. Nein, nein, ich bin's wieder. Sie hat angehängt, gleich nachdem sie diese Taktlosigkeiten da gesagt hat. Aber Liebling, du hast dich doch geärgert über das, was sie gesagt hat. Ich kenne doch deine Stimme. Aber Liebster, diese Frau war eben boshaft. Und außerdem weiß sie doch gar nicht, wer du bist. Sie dachte eben, du bist wie alle anderen Männer. Nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Was für Gewissensbisse. Nun lass doch, nun denk doch nicht mehr an diese Dummheit. Nun sei doch nicht so kindisch. Wer? Ach, das ist doch gleichgültig. Du, vorgestern traf ich die Betreffende, deren Namen mit S anfängt. Mit dem Buchstaben S-B-S. Sie fragte mich, ob du einen Bruder hättest und ob die Vermählungsanzeige in der Zeitung von ihm sei. Nein, ich habe mich nicht geärgert. Doch, das ist wahr. Doch, bestimmt. Sie setzte ihre verlogene Beileidsmiene auf. Ich habe mich nicht lange aufgehalten. Ach, ich sagte, ich hätte Gäste zu Hause. Na, da brauchst du nicht lange zu raten, warum. Die Leute haben es nicht gern, wenn man sie vernachlässigt. Und ich habe mich darum niemanden mehr gekümmert. Ich wollte von unserem Leben keinen Augenblick verlieren. Das ist ganz gleichgültig. Na, lass sie reden, so viel sie wollen. Du darfst nun auch nicht ungerecht sein. Was zwischen dir und mir ist, kann kein Mensch verstehen. Kein Mensch. Die Leute glauben, man liebt sich oder man hasst sich. Und Trennung ist Trennung für sie. Sie sind schnell fertig mit ihrem Urteil. Du wirst ihnen nie begreiflich machen, dass gewisse Dinge einfach... am klügsten ist, man macht es wie ich. Ich finde sie komisch. Komisch. Oh. Ich rede und rede und glaube, ich spreche mit dir wie immer. Und plötzlich kommt mir die Wahrheit zum Bewusstsein. Warum soll man sich Illusionen machen? Ja. Ja. Nein. Wenn man sich inzwischen gesehen hätte, dann hätte man vielleicht den Kopf verloren, das Unmögliche gewagt, alle Versprechungen vergessen, sich an ihn geklammert. Vielleicht hätte ein einziger Blick alles verändern können. Aber so, so am Apparat, da ist es wirklich zu Ende, was zu Ende sein soll. Keine Sorge, man nimmt sich nicht zweimal das Leben. Vielleicht zum Einschlafen. Nicht mehr einen Revolver kaufen. Kannst du dir das vorstellen? Woher sollte ich denn noch die Kraft nehmen, mir eine Lüge auszudenken? Gar keine. Ich hätte Kraft haben müssen. Eine Lüge kann auch einmal gut sein. Du zum Beispiel, wenn du mich belügen würdest, um mir die Trennung leichter zu machen. Ich sage ja nicht, dass du lügst. Ich sage, wenn du mich belügen würdest und ich würde es erfahren, wenn du zum Beispiel nicht zu Hause wärst und mir doch sagen, aber Liebe, lass mich doch ausreden. So, hör doch zu. Ich glaube dir ja. Ich wollte ja nicht sagen, dass ich dir nicht glaube. Warum bist du denn so böse? Doch, doch. Deine Stimme klingt ganz böse. Ich habe lediglich gesagt, dass, wenn du mich aus Liebe belügen würdest, um mir nicht weh zu tun, und ich würde es bemerken, ich dich doch nur noch umso mehr lieben würde. Hallo? Hallo? Sie wieder anrufen. Lieber Gott, lass ihn wieder anrufen. Lieber Gott, lass ihn wieder anrufen. Lieber Gott, lass ihn wieder anrufen. Ich habe nur gesagt, dass wenn du mich aus Liebe belügen würdest und ich würde es erfahren, ich dich doch nur noch umso mehr lieben würde. Ganz gewiss. Du bist verrückt. Mein Liebes, ich weiß ja, dass es sein muss, aber es ist zu hart. Niemals, niemals werde ich den Mut finden. Weißt du noch, wie Yvonne sich darüber wunderte, dass die menschliche Stimme durch eine so dünne Schnur dringen kann. Hab die Schnur um meinen Hals gelegt. Ich hab deine Stimme um meinen Hals. Jetzt müssten wir zufällig getrennt werden. kannst du nur glauben, dass ich so etwas Hässliches denken könnte? Ich weiß doch, für dich ist das alles noch grausamer, noch schmerzlicher als für mich. Nein. Nein. Nein, nein. Nach Marseille. Höre, Liebling, wenn ihr übermorgen Abend in Marseille sein werdet, so möchte ich, so hätte ich gern, dass du nicht in demselben Hotel absteigst, in dem wir immer gewohnt haben. Du bist nicht böse darüber, dass ich das sage. Nämlich Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann. Die existieren nicht für mich. Oder doch nur so vage und so unbestimmt, dass es weniger weh tut. Du verstehst. Danke. Du bist gut. Ich liebe dich. Also dann, ach, jetzt hätte ich fast doch Wiedersehen gesagt. Das glaube ich nicht. Man kann ihn wissen. Oh Gott. Vielleicht ist es besser so. Ja, besser. Mein Liebling. Mein schöner Liebling. Jetzt bin ich tapfer. Jetzt darfst du aufhören.